Berthold mit dem Froststrahl. Bürgermeister Besserwisser und sein Neffe Berthold tauchten schon seit dem frühen Morgen in der Abenteuerbucht. Und dafür gab es natürlich einen Grund. Da ich ein Genie bin, habe ich natürlich die Flugbahn des Meteoriten in die Abenteuerbucht genau berechnet, multipliziert mit... Ja, bla bla bla. Ich will endlich Superkräfte haben. Oh, was ist denn das? Direkt vor ihnen, auf einem Unterwasserfelsen, lag ein kleiner Meteoritensplitter, der im Inneren leuchtete. Berthold griff sofort zu. Hey, Berthold, das ist nicht fair. Rate mal, wer gleich Superkräfte bekommt. Etwa ich? Ich bekomme gleich Superkräfte, stimmt's? Doch Berthold war schon fort. Warte auf mich! Zur selben Zeit tobten die Fellfreunde auf der Wiese vor der Einsatzzentrale herum. Seht mal, wer da ist, Fellfreunde. Hallo, Everest. Du kommst genau richtig. Wir wollen nämlich gerade ein Spiel spielen. Toll! Wie wär's mit meinem Lieblingsspiel? Ein Vierfang? Ja! Und ich fang an. Beim Einfrierfangen musste jeder, sobald er berührt wurde, bewegungslos stehen bleiben. Hab dich! Eingefroren! Oh, nicht jetzt! Mich juckt es hinterm Ohr. Oh, das tut mir leid. Du darfst dich erst bewegen, wenn dich jemand auftaut. Also ebenfalls mit der Pfote berührte. So, jetzt bist du aufgetaut. Und jetzt juckt es auch nicht mehr. Übermütig kratzte Everest Marshall hinter den Ohren. Was Berthold vom Meer aus genau beobachtete. Das sind die nervigen Hunde. Schnell griff er nach dem Meteoritensplitter und sofort begannen seine Hände zu leuchten. Ja, ich habe meine Superkräfte wieder. Und wie kriege ich raus, was sie vorhaben? Natürlich, ich kann mir etwas bauen. Egal, was Berthold sich vorstellte, mit seinen Superkräften wurde alles sofort Wirklichkeit. Los ging es mit einem Fernrohr, mit dem er die Fellfreunde nicht nur sehen, sondern auch hören konnte. Oh-oh, eingefroren. Ein Frierfang? Die Idee ist gut, das mache ich auch. Sofort machte sich Berthold auf den Weg in das Geheimversteck, das sich im Inneren der Klippen befand und wo er auch seinen Onkel wieder traf. Dann machte er sich ans Werk und hielt im Nu ein merkwürdiges Gerät in den Händen. Ich hoffe doch, du willst damit deinen Onkel trocknen, Berthold. Nein, das ist ein Froststrahl. Ha, das ist ja wohl das Lächerlichste, was ich je... Oh. Aber der Froststrahl funktionierte tatsächlich. Der Bürgermeister war eingefroren und konnte sich nicht mehr bewegen. Was ist das? Warum ist es plötzlich so kalt? Berthold schnappte sich den Bürgermeisterhut seines Onkels. Danke, Onkel, Durchschnittsbesserwisser. Jetzt bin ich Bürgermeister. Mein Hut macht dich nicht zum Bürgermeister meiner Stadt. Nein, aber mein Froststrahl macht mich zum Eisbürgermeister von der ganzen Welt. Dem jetzt allerdings sein Helm über die Augen rutschte. Wow, das war Absicht. Rasch schob Berthold ihn zurück. Und jetzt baue ich mir ein superschnelles Fahrzeug. Dann streckte er seine leuchtenden Hände aus. Hey, wird das etwa mein Onkel Bürgermeistermobil? Nein, das ist mein Eisbürgermeister von der ganzen Weltmobil. Das sogar fliegen konnte. Mit einem Satz sprang Berthold hinter das Steuer und war verschwunden. Am anderen Ende der Bucht zog Captain Tollpatsch an Bord der Flunder ein paar getrocknete Tintenfischstücke aus der Tasche. Walli, Lust auf ein leckeres Leckerli? Was für eine Frage. Natürlich. Das fliegende Eisbürgermeistermobil bemerkten sie erst, als es schon zu spät war. Walli, was in aller wirren, weiten, winterlichen Welt? Der Captain und das Walross waren beide eingefroren. Zur großen Verwunderung von François, der gerade das Deck betrat. Cousin, warum hast du nicht gesagt, dass wir einen Stillstehwettbewerb veranstalten? Ich kann länger stillstehen als du. Keine Zeit für Frotzeleien, François. Ich wurde völlig eingefroren. Völlig eingefroren? Da rufe ich doch mal. Doch da traf der Froststrahl auf François und sein Handy. Die Paw Patrol? Alex ließ sich von seinem Freund Danny gerade ein paar Skateboard-Kunststücke zeigen, als das Eisbürgermeistermobil sich unbemerkt näherte. Wahnsinn! Echt toll! Wie machst du das, Danny? Danke! Ich heiße Draufgänger Danny! X. Auch Danny war nun vollständig eingefroren. Wow, was ist passiert? Ich hole lieber Opa. Sofort rannte Alex zu Herrn Pfeffer, der gerade vor seinem Restaurant Pizzateig knetete. Opa, sieh mal Danny, er ist eingefroren. Eingefroren? Was ist denn das? Aber da konnte er sich auch schon nicht mehr bewegen. Haha, der Teil der Eisbürgermeister hat getroffen. Hey, das ist gemein. Ich muss Ryder anrufen. Das Handy ist in meiner Hosentasche. Noch ahnten die Fellfreunde nicht, was in der kleinen Stadt gerade vorging. Sie spielten immer noch Einfrierfangen. Du bist aufgetaut, Ryder. Genau rechtzeitig. Hallo Alex, was gibt's? Ryder, Berthold hat Opa und Danny mit einem Froststrahl getroffen. Und jetzt sind sie festgefroren. Was? Festgefroren? Moment, Alex. François, ist alles in Ordnung? Nein, ich bin, wie sagt man, steif gefroren. Und mein Cousin und Wally auch. Sie wurden auch eingefroren? Oh oh, Berthold scheint mal wieder Superkräfte zu haben. Wir kommen sofort. Kein Supereinsatz zu kalt, keine Superpfote zu klein. Superhunde zur Zentrale. Ryder braucht uns. Alle rannten sofort los. Nur Marshall nicht. Der hüpfte. Ich darf mich nicht. Ich bin eingefroren. Oh, oh. Dabei stolperte er aber über einen Spielzeugknochen und kugelte den anderen hinterher. Oh, oh. Marshall! Zu spät. Pass auf! Oh, oh. Hey, ich bin immer noch gefroren. Aufgetaut! Die Türen des gläsernen Fahrstuhls hatten sich gerade geschlossen, als der Meteorit im Inneren des Turms zu glühen begann. Dieses Glühen erfasste die ganze Zentrale. Der obere Teil öffnete sich und wurde zu einem super Einsatzturm. Die geheimnisvollen Kräfte übertrugen sich nun auf die Hunde, die plötzlich in ganz besonderen Einsatzanzügen steckten und Ryder in einem Raketenanzug. Die Superhunde auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Der Neffe vom Bürgermeister hat seine Superkräfte wieder und friert ein, was er erwischt. Hilfe! Was? Eiskalt, Mann? Wir müssen was tun, um ihn aufzuhalten. Hilfe! Für diesen Einsatz brauchen wir Super Sky. Du musst Berthold mit deinem Superflieger und deiner Wirbelwindkraft davon abhalten, alle einzufrieren. Beeil dich! Ja, ich bin der Wirbelwind-Superflughund! Und Super Marshall, du musst mit deiner Superwärmekraft alle auftauen, die eingefroren wurden. Ich bin der Super-Rettungshund. Alles klar, die Superhunde legen los. Ryder schaltete die Düsen seines Raketenanzugs ein und war wenig später auch schon in der Luft. Die Superhunde Sky und Marshall hakten sich dagegen an einer glühenden Leine ein und schwebten daran in die Tiefe, wo ihre Superfahrzeuge standen. Es konnte losgehen. Marshall, wir müssen zum Hafen, um Captain Tolpatsch und Wally aufzutauen. Dass jeder hier weiß, wenn ich komme, wird's heiß. Sky, du fliegst zu Berthold und seinem Froststrahl. Wird gemacht. Captain Tolpatsch und François waren sehr erleichtert, als sie Ryder und Marshall entdeckten. Wie schön, dass endlich die Superhunde kommen. Und gleich wird es warm. Kaum hatte Super Marshall Wally mit seinen Glühpfoten berührt, taute das Walross auch schon auf. Genauso wie die beiden Cousins. Oh, danke vielmals, Superhund Marshall. Gern geschehen. Mit einem Satz sprang der Superhund zurück in sein Superfahrzeug und machte sich wieder auf den Weg. Doch François rührte sich immer noch nicht. François, du bist aufgetaut. Ich weiß, aber ich habe den Stillstehwettbewerb gewonnen. Bertholds Froststrahl hatte mittlerweile auch Bürgermeisterin Gutherz erwischt. Du solltest dich schämen, Berthold Besserwisser. Leute und ihre Handtaschenhühnchen einzufrieren ist ungezogen. Das ist nicht ungezogen, es ist genial. Solange ich den Froststrahl habe und sich die ganze Stadt nicht bewegen kann, kann mir niemand etwas vorschreiben. Halt sofort an, Berthold! Verwundert drehte Berthold sich zu Sky um, die in ihrem Superflieger direkt hinter ihm aufgetaucht war. Ich hab gesagt, dass mir niemand etwas vorschreiben kann. Ich hätte diese Hunde zuerst einfrieren müssen. Entschlossen richtete er den Froststrahl auf Super Sky. Traf allerdings zwei Möwen. Oh nein! Ich fange euch auf! Sky breitete ihre Windreiterflügel aus, erwischte die eingefrorenen Möwen in letzter Sekunde und setzte sie sicher am Boden ab. Inzwischen hatte Marshall auch Herrn Pfeffer und Draufgänger Danny X aufgetaut. Oh, danke, Super Marshall. Das war echt eine krasse Abkühlung. Dieser Froststrahl hat mich so abgekühlt, dass ich immer noch meinen Atem sehe. Gefrorener Atem. Da fällt mir ein Superhund ein, den wir jetzt gut gebrauchen können. Ryder, Berthold fliegt direkt auf den Bahnhof zu. Danke, Sky. Everest, wir brauchen dich und deine Super-Eiskraft. Wenn ich komme, wird's kalt. Marshall, sobald du die Bürgermeisterin aufgetaut hast, kommst du zum Bahnhof. Jeder wusste genau, was er zu tun hatte. Unterdessen versuchte Sky, Berthold aufzuhalten. Das Einfrierfangen ist vorbei, Berthold. Nicht bis ich alle eingefroren habe, denn dann habe ich gewonnen. Grinsend richtete er den Froststrahl auf den Zug, der sich gerade dem Bahnhof näherte. Er hat den Lokführer eingefroren. Und die Gleise. Und nun traf er Skys Superflieger. Wow! Hab dich eingefroren! Doch Ryder, der mit Everest und Marshall bereits auf dem Weg zum Bahnhof war, hatte alles beobachtet. Marshall, wir müssen Sky helfen. Los, spring auf! Mit einem Satz sprang Marshall auf Ryders Rücken, der in seinem Raketenanzug genau über ihm flog. Wenig später waren sie bereits an Skys Seite. Und kaum hatte Marshall den Superflieger mit seinen Glühpfoten berührt, taute der auch schon wieder auf. Deine Superpfoten sind wirklich super, Marshall. Ryder, pass auf Bertholds Froststrahl auf! Das Eisbürgermeistermobil befand sich nun genau vor ihnen. Everest, Zeit, Eis gegen Eis zu spielen. Na, dann wollen wir mal. Schnell blies Everest dem fliegenden Eisbürgermeistermobil ihren Eisatem entgegen. Und dieses vereiste sofort. Hey, Leute, einfrieren ist gemein. Ich muss mein Eisbürgermeistermobil verlassen. Wozu hatte das schließlich einen Schleudersitz? Allerdings rutschte Berthold dabei der kleine Meteorit aus der Tasche. Oh, mein Meteoritensplitter! Meine Superkräfte! Doch da fiel der Splitter bereits ins Meer. Gefolgt von dem gefrorenen Eisbürgermeistermobil. Aber das nächste Problem wartete schon. Denn der Zug fuhr nun über die vereisten Gleise. Und das hatte Folgen. Ryder, der Zug ist entgleist! Und er rast direkt auf die Stadt zu. Everest, wir brauchen eine Eisrampe für den Zug. Sofort! Ich hoffe, dass das noch klappt! Everest schaffte es tatsächlich, den Zug zu überholen und ein Stück weiter eine Eisrampe zu bauen. Schon raste der Zug die Rampe hinauf, flog durch die Luft und über die Dächer der kleinen Stadt hinweg. Wahnsinn! Robohund, wir brauchen den Supermagnetstrahl. Der Supermagnetstrahl erfasste den Zug und setzte ihn behutsam auf den Schienen vor dem Bahnhof wieder ab. Schnell berührte ihn Marshall mit seinen Glühpfoten. Zur großen Erleichterung des Lokführers. Nächster Halt, Abenteuerbucht! Das war ja gerade noch einmal gut gegangen. Vielen Dank, Superhunde, dass ihr die Stadt und unsere Herzen erwärmt habt. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Das galt allerdings nicht für Bürgermeister Besserwisser, der von seinen Chaoskätzchen mit Hilfe eines Föhns enteist wurde. Das genügt, Kätzchen. Ich bin schon fast aufgetaut. Wo ist nur mein ungezogener Neffe geblieben? Der landete genau in diesem Moment in der Arktis. Neben einigen Pinguinen. Dabei mag ich Kälte überhaupt nicht.